Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Kreuzzüge des Mittelalters sind ein Mythos geworden, der, je nach Sichtweise, mit christlichem Idealismus und Opfermut oder kirchlichem Machtstreben und Grausamkeit in Verbindung gebracht wird. Sicher ist eins: Kein Krieg ist je zuvor so ausschließlich im Namen des Kreuzes geführt worden wie der erste Kreuzzug, sagt Martin Kaufhold, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Augsburg und Autor des Buches »Die Kreuzzüge«. Das ist eine neue Idee, die in dieser Form vorher nicht da gewesen ist und die auch kein Problem dann hat, hier wirklich Blut zu vergießen. Das ist eine Idee, die im 11. Jahrhundert auftaucht in dieser Form, die wir vorher nicht hatten und die eben auch jetzt mehr Menschen ergreift. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Diese Bewegung ergreift eben wirklich viele Menschen. In dem früheren Mittelalter ist die Gewaltausübung und der Krieg eben die Sache von einigen wenigen Adligen gewesen. Zu den Merkmalen eines Kreuzzugs gehört: Der Papst ruft dazu auf, der Papst verspricht jedem Teilnehmer Vergebung der Sünden. Das 11. Jahrhundert ist eine Zeit gesteigerter Frömmigkeit und Gnadensehnsucht. Am 27. November 1095 steht Papst Urban II., der in Clermont gerade ein Kirchenkonzil abhält, vor einer großen Menschenmenge vor den Toren der Stadt. Ihr Volk der Franken, ihr Volk nördlich der Alpen, von Gott auserwählt und geliebt, herausgehoben aus allen Völkern durch die Lage des Landes, den katholischen Glauben und die Hochschätzung der Heiligen Kirche. An euch richtet sich unsere Rede. Das Volk der Franken, das sind die Westfranken, das spätere Frankreich. Die Ostfranken, das spätere römisch-deutsche Reich und andere Nachfolgerreiche des zerfallenen Karolingerreichs. Hier leben lateinisch-katholische Christen. Ihr Oberhaupt ist der Papst. Die griechisch-orthodoxe Kirche des Byzantinischen Reiches mit Hauptstadt Konstantinopel geht inzwischen in religiöser Hinsicht eigene Wege. Doch noch ist das Tischtuch nicht ganz zerschnitten. Der byzantinische Kaiser Alexios I. hat um militärischen Beistand gebeten. Denn in Anatolien, das zum byzantinischen Herrschaftsgebiet gehört, sind die muslimischen Seldschuken eingedrungen. Ein fremdes Volk, ganz fern von Gott, eine wankelmütige Menschenbrut ohne Vertrauen auf Gott, hat die Länder jener Christen überfallen, mit Schwert, Raub und Feuer verwüstet, die Gefangenen teils in ihr Land verschleppt, teils elend abgeschlachtet. Die Seldschuken kämpfen hauptsächlich gegen andere Muslime, denn es gibt derzeit ziemlich viel innerislamischen Zwist im Nahen Osten. Aber auch byzantinische Christen und Pilger aus dem Abendland sind ihren Überfällen ausgesetzt. Papst Urban nimmt das zum Anlass, um seinen beabsichtigten Vorstoß ins Heilige Land als Defensivkrieg auszuweisen. Viele Historiker, auch Martin Kaufhold, finden das nicht überzeugend. Denn nicht Anatolien, sondern Jerusalem ist später das Ziel der Kreuzfahrer. Und das ist immerhin schon seit 500 Jahren unter muslimischer Herrschaft. Die Züge, die dann bis ans Heilige Land sich fortsetzten, das waren dann schon in dem Sinne eher Eroberungen, denn es war schon viele Jahrhunderte her, dass dieses Gebiet christlich regiert wurde. Also seit so dem 6., 7. Jahrhundert sind es dann doch eher muslimische Herren, die dort in der Weise das Land regiert haben, in dem auch Europa christlich geworden ist durch Eroberungen. Ja, das war im Grunde kein anderer Vorgang. Jerusalem, der Ort, an dem Jesus Christus gelitten hat und auferstanden ist, wird im 11. Jahrhundert verstärkt zum Ziel frommer Sehnsüchte, die Papst Urban anzusprechen weiß. Aufhören soll der Hass unter euch. Unfrieden soll weichen. Krieg soll ruhen und jeglicher Streit soll eingestellt werden. Brecht auf zum heiligen Grab, entreißt jenes Land dem ruchlosen Volk, macht es euch untertan. Eva Haverkamp, Professorin für mittelalterliche jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität München, beschreibt den Zusammenhang zwischen der kirchlichen Reformbewegung jener Zeit, die zum Investiturstreit geführt hat, und der Kreuzzugsbewegung. Die Päpste haben versucht, sich ab der Mitte des 11. Jahrhunderts stärker zu etablieren, eine Art kirchliche Struktur auch aufzubauen, sich selber als Institution aufzuwerten, eigenständig zu werden gegenüber dem Kaisern oder den Königen. Sie haben sich dann selbst als Schutzherren der Kirche definiert und damit sich als höchste geistliche Instanz autorisiert, die auch Krieg führen kann. Also die explizit den Krieg als Mittel einsetzen darf. Die Kirchenreformer bemühen sich intensiv um eine theologische Rechtfertigung von Kriegen, die im Namen Gottes geführt werden. Sie entwickeln das Ideal des christlichen Kämpfers, der nicht mehr gegen seinen unmittelbaren Nachbarn, sondern für Christus, Papst und Kirche in den Krieg zieht und göttlichen Segen daraus empfängt, wie durch Pilgern oder Beten. Diese christlichen Ritter sollten dann, nachdem sie diesen internen Frieden hergestellt haben, Feinde von außen bekämpfen. Und diese Feinde von außen, die dann nach dieser Vorstellung das Heilige Land bedrohen, sind dann eben solche, die vernichtet werden müssen und die das Christentum bedrohen. Diese Vorstellung wird dann immer stärker etabliert. Auch der Islam hat seine Gotteskrieger. Schon zu Zeiten des Propheten Mohammed und unter den Kalifen, seinen Nachfolgern erst recht, die weltliche und geistliche Herrscher in einer Person waren. Dschihad ist ein komplexer theologischer Begriff, der in erster Linie religiöse Selbsterziehung im Sinne eines gottgefälligen Lebens meint. Aber er kann auch die Stoßrichtung nach außen, den Krieg gegen Nichtmuslime, bezeichnen. Bloß ist der gerade nicht angesagt. Die islamische Expansion des 6. bis 9. Jahrhunderts ist zur Ruhe gekommen. Muslimische Potentaten streiten sich untereinander. Es gibt im 11. Jahrhundert keine Stoßrichtung gegen Europa. Und wenn wir jetzt zurückblicken auf diesen Dschihad, der Aggression legitimierte, da müssen wir hervorheben, dass dieser Dschihad ab dem 9. Jahrhundert, nachdem sich eben auch dann diese islamischen Reiche etabliert haben, fast nur noch rituelle oder symbolische Wirkung hatte. Allerdings, im Konfliktfall scheint der Glaubenseifer die Kämpfer beider Religionen nicht zu humanisieren, sondern eher noch anzustacheln. Kein Wunder. Ist der Tod als Märtyrer doch hier wie dort der Freifahrtschein ins Paradies. Urban verspricht allen, die seinem Aufruf folgen, einen vollständigen Sündenablass. Die Leute sind begeistert. Deus lo vult, rufen sie in verschliffenem Latein. Gott will es. Allen, die dorthin gehen, wird die sofortige Vergebung zuteil. Gleichgültig, ob sie auf dem Landweg marschieren oder über das Meer fahren, oder auch im Kampf gegen die Heiden ihr an den Tod gekettetes Leben beenden. Dies sichere ich allen zu, die gehen werden. Kraft der Vollmacht, mit der Gott mich ausgestattet hat. Doch die Fürsten und Ritter ziehen nicht sofort los. Sie brauchen Zeit, um ihre Angelegenheiten zu ordnen und die teure Ausrüstung zu finanzieren. Pferde, Rüstungen, Waffen und so weiter. Auch ein Begleittross aus Fußsoldaten, Handwerkern und Dienstleuten muss zusammengestellt werden. So lange wollen die einfachen Leute nicht warten. Auch sie werden durch herumziehende Wanderprediger für den Kreuzzug begeistert. In allen Schichten ist der religiöse Eifer stärker als der Wunsch nach Beute oder Landgewinn. Jerusalem ist wirtschaftlich nicht sehr bedeutend und in Europa gibt es keine ungewöhnliche soziale Krisensituation. Es gibt die Vorstellung, dass es so etwas gegeben habe wie eine Überbevölkerung, aber das leuchtet mir nicht ein. Ich glaube tatsächlich, dass in diesem Fall der Glanz oder die Faszination von Jerusalem die Leute auf den Weg gebracht hat. Weniger glaube ich die Vorstellung, dass man dort tatsächlich dann sich niederlassen wollte. Das haben ja auch im Grunde nur wenige getan. Doch auch wenn die Daheimgebliebenen noch so sehr weinten beim Abschied von ihren Vertrauten, auch noch in deren Gegenwart, hielt das keinen davon ab zu gehen. Denn aus Liebe zu Gott trennten sie sich von allem, was sie besaßen, fest davon überzeugt, dass sie ein Hundertfaches empfangen würden. Denn das versprach der Herr denen, die ihn lieben. Ohne auf die Ritter und Fürsten zu warten, bricht der Volkskreuzzug auf. Auf seinem Weg liegen Städte mit großen jüdischen Gemeinden, und über die bricht nun eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes herein. Juden und Muslime gelten gleichermaßen als Feinde Gottes. Muslime sind noch nicht in Sichtweite, Juden schon. Die Kreuzfahrer metzeln Tausende von Menschen nieder. Viele Juden sterben durch eigene Hand, um sich der Wahl zwischen Ermordung und Zwangstaufe zu entziehen. Es war ein unverschämtes Volk, das das Ansehen der Greise nicht achtet und auch Junge nicht verschont. Kein Erbarmen hatten sie für die Kleinen und die Säuglinge, kein Mitleid mit Hochschwangeren, bis sie niemanden am Leben gelassen hatten. Jüdische Zeitzeugen haben die grauenhaften Ereignisse dokumentiert. Eva Haverkamp hat ihre Berichte aus dem Hebräischen neu übersetzt und herausgegeben. Sie sieht in den Massakern von 1096 eine neue Dimension des Judenhasses erreicht, denn die lokal begrenzten Pogrome früherer Jahrhunderte waren weniger hemmungslos. Die jüdischen Chronisten bemühen sich um ein genaues Verständnis der Vorgänge und erwähnen auch einige Bischöfe, die versucht haben, die Juden zu schützen, allerdings ohne Erfolg. Die Bischöfe in dieser Zeit, zum Beispiel auch in Worms, der Bischof hatte in der Stadt keine gute Machtposition, genauso der Bischof von Trier auch. Das heißt, Kreuzfahrer kommen in die Stadt, sie radikalisieren auch die Bürger. Das wird von einer hebräischen Chronik auch sehr schön beobachtet, dass man halt, bevor die Kreuzfahrer kamen, eigentlich gut zurechtkam mit den christlichen Bürgern, aber dass sich einiges verändert hat mit dieser Präsenz dieser Kreuzfahrer. Da gibt es eine Radikalisierung in der Stadt, die nicht wirtschaftlich zu begründen ist, sondern tatsächlich religiös. In manchen Städten kann man sehen, dass nicht die Zwangstaufe der Juden das Ziel der Bürger war, sondern die Ermordung. Und somit ist das schon eine Grausamkeit, die man vorher nicht kannte. Doch als die Teilnehmer des Volkskreuzzugs dann in Anatolien ankommen, laufen sie selbst direkt ins offene Messer. Die Seldschuken metzeln die militärisch unerfahrenen und schlecht bewaffneten Menschen bis auf den letzten Mann nieder. Als 1097 endlich auch die Ritterheere hier eintreffen, reiten sie durch Leichenfelder, überliefert ein Chronist, der dabei gewesen ist. Wie viele abgeschnittene Köpfe und wie viele Knochen der Getöteten sahen wir da auf den Feldern liegen. In jenem Jahr hatten die Türken die unsrigen, denen türkische Pfeile unbekannt und neu waren, aufgerieben. Mitleid ergriff uns bei diesem Anblick und wir vergossen viele Tränen. Diese Ritter werden von den mächtigsten Fürsten des Abendlandes angeführt und von erfahrenen byzantinischen Militärs unterstützt. Und es sind viele, berichtet ein Chronist. Sie kommen aus allen möglichen Ländern. Wer hätte je so ein Sprachgemisch in ein und demselben Heer gehört? Es waren Franken, Flamen, Friesen, Gallier, Allobroger, Lothringer, Schwaben, Bayern, Normannen, Engländer, Schotten, Aquitanier, Italiener, Daker, Apulier, Iberer, Bretonen, Griechen und Armenier dabei. Wenn mich ein Bretone oder ein Teutone etwas fragte, ich konnte ihn nicht verstehen und auch nicht antworten. Der seldschukische Sultan unterschätzt diese Ritter. An ihren schweren Rüstungen prallen die Pfeile seiner Bogenschützen ab. Binnen eines Monats fällt Nikea, Hauptstadt der Seldschuken, in ihre Hand. Die Bewohner übergeben die Stadt an die Byzantiner und nicht an die Kreuzfahrer, was diese kränkt. Zwar haben sie dem byzantinischen Kaiser einen Treueeid geleistet, doch wollen sie im Grunde ihre eigene Macht in der Religion stärken. Und so ziehen sie mit wesentlich weniger byzantinischer Unterstützung weiter nach Antiochia. Die Hitze ist quälend. Menschen und Pferde verdursten. Auch die monatelange Belagerung der großen und stark befestigten nordsyrischen Stadt ist äußerst strapaziös. Die hungernden Menschen schluckten Bohnenhalme, die noch auf den Feldern standen, unreife Kräuter. Und selbst Disteln, die, weil Feuerholz fehlte, nicht gekocht werden konnten, und daher ihre Zungen wundrissen. Sie aßen auch Pferde, Esel, Kamele, Hunde und sogar Ratten. Die ärmeren Leute ernährten sich von Tierhäuten oder von Getreidesamen, den sie im Dung fanden. Die Anführer machen die Frauen für die sinkende Moral verantwortlich und verweisen sie aus dem Lager, um vor Gott ihre Bußfertigkeit unter Beweis zu stellen. Frauen sind bei Kreuzzügen immer dabei. Nun werden sie gänzlich unbewaffnet einem ungewissen Schicksal ausgeliefert. Und dann gelingt es doch, Antiochia zu erstürmen. Durch Verrat. Ein bestochener Wachposten öffnet ein Stadttor. Es folgt ein ungeheures Massaker an der Bevölkerung. Die Aggressionen der von Entbehrung und Strapazen gezeichneten Kämpfer entladen sich gegen Wehrlose. Alle Straßen der Stadt waren auf beiden Seiten von Leichen gesäumt. Und es stank so sehr, dass es niemand hier aushalten konnte. Auch war auf den engen Wegen nirgends ein Durchkommen, es sei denn, man stieg über die Körper der Toten. Der Krieg auf ständischer, gleicher Ebene. Kriege, die Adlige oder Ritter christlicher Couleur mit Adligen und Kriegern muslimischer Couleur geführt haben, die wurden schon nach Regeln geführt, die durchaus ritterlich in mancher Hinsicht sind. Was uns ja dann beunruhigt, was für die damals überhaupt gar kein Problem war, war dann die Gewalt gegenüber Menschen niederen Standes, ja, die eben keine Krieger dieser Art waren, die man nicht so berücksichtigen musste. Der Kalif von Bagdad schickt ein großes Heer und belagert die Stadt. Viele Kreuzfahrer sterben, viele desertieren. So mancher erschöpfte und zermürbte Kreuzfahrer berichtet nun von Visionen und Erscheinungen, und die sind militärisch sehr hilfreich. Durch die gütigste Gnade des allmächtigen Gottes, der über uns wacht und uns hilft, fanden wir die Lanze des Herrn, mit welcher die Seite unseres Erlösers durchbohrt worden war. Ein gewisser Diener Gottes hat 3 Offenbarungen vom heiligen Apostel Andreas empfangen, der ihn auf die Stelle hinwies, wo die Lanze in der Kirche des Apostelfürsten Petrus verborgen war. Ein Zeichen Gottes. Die religiös verzückten Kreuzfahrer verdoppeln ihre Kampfkraft und schlagen auch das Heer des Kalifen in die Flucht. Antiochia gehört jetzt ihnen. Und nun greift unter den Fürsten ein gewisser realpolitischer Pragmatismus um sich. Der Normanne Bohemund von Tarent besteht darauf, in Antiochia zu bleiben und hier einen Kreuzfahrerstaat zu errichten. Jerusalem ist ihm gar nicht mehr so wichtig. Doch die einfachen Kämpfer wollen unbedingt zu den heiligen Städten, schon wegen der Sündenvergebung, und ziehen die anderen Fürsten mit. Im Juni 1099 beginnt der Sturm auf die Stadt. Vor dem Angriff hielten unsere Bischöfe und Priester eine Predigt und trugen uns auf, in einer Prozession zu Ehren Gottes Jerusalem zu umrunden, zu beten, Almosen zu geben und zu fasten, wie es für Gläubige angemessen ist. Wenig später gelingt es den Kreuzfahrern, von ihren Belagerungstürmen aus die Mauern der Stadt zu überwinden. Das Ausmaß des Massakers, das nun folgt, übersteigt selbst das von Antiochia. Tausende Männer, Frauen und Kinder werden niedergemacht. Bis zu den Knöcheln waten die Kämpfer im Blut, berichten die Chronisten, die das Blutbad ausführlich, aber ohne jede Spur eines schlechten Gewissens schildern. Wir wissen jetzt nicht so richtig, ob da blutige Taten in der apokalyptischen Sprache der Bibel ausgeführt werden. Aber zu befürchten ist schon, dass es ein erhebliches Maß an Realität gehabt hat. Denn die Unbefangenheit, mit der davon berichtet wird, wie man dann einfach die Bewohner, die eben Ungläubige gewesen seien und die heiligen Stätten entweiht hätten, wie man die tötet, das ist etwas, und das im Namen des Glaubens, das ist in der Tat eine beunruhigende Geschichte. Sie ist auch nicht dadurch weniger beunruhigend, dass die anderen in ähnlicher Weise vorgegangen sind. Das zeigt nur, dass im Namen des Glaubens die Gewaltausübung relativ unbedenklich geschieht. Wie hättet ihr gestaunt, wenn ihr gesehen hättet, wie unsere Junker und Fußsoldaten all jenen die Bäuche aufschlitzten, die sie soeben getötet hatten, um den Eingeweiden die Goldmünzen zu entnehmen, die die Sarazenen, als sie noch lebten, ihren verruchten Schlund hinuntergeschluckt hatten. Aus eben diesem Grund stapelten die Unsrigen einige Tage später die Leichen zu einem großen Haufen auf und verbrannten sie zu Asche, um leichter an das oben erwähnte Gold zu kommen. Die Herrschaft der Fatimiden über Jerusalem ist beseitigt. Die meisten noch lebenden Kreuzfahrer kehren in ihre Heimat zurück. Der Kreuzzugsführer Gottfried von Bouillon wird König von Jerusalem. Doch nein, den Königstitel will er nicht haben an einem Ort, an dem Jesus die Dornenkrone getragen hat, tut er bescheiden kund und nennt sich fortan Beschützer des Heiligen Grabes. Daneben gibt es noch weitere Kreuzfahrerstaaten wie Tripolis, Ephesa und Antiochia. Das waren Adlige, die in Europa keine Aussicht auf einen eigenen Herrschaftsbereich hatten. Und die haben sich dann dort etabliert, auch mit so einer Vorstellung, dass man einen besonderen Herrschaftsbereich hier dann auch, der halt Gott gefällig ist, etabliert. Und die Praxis oder die Notwendigkeiten vor Ort haben so eine gewisse Ideologie als nicht mehr so wichtig erscheinen lassen. Die Christen müssen sich mit der lokalen Bevölkerung arrangieren, Verwaltungsstrukturen übernehmen, Bündnisse mit den muslimischen Nachbarpotentaten schließen. Weil diese untereinander sehr zerstritten sind, gelingt das auch hier und da. Doch zu einer echten Annäherung der Kulturen oder gar zu mehr religiöser Toleranz kommt es nicht, sagt Eva Haverkamp. Im Gegenteil. Man muss sagen, und das wird auch von den Historikern, die sich tatsächlich auch mit der islamischen Seite auskennen, hervorgehoben, dass die Wiederbelebung dieses Dschihads erst im 12. Jahrhundert nach der Ankunft der Kreuzfahrer im Nahen Osten passierte. Und das führte dann eben auch dazu, dass bestimmte Einzelherrscher sich etablieren konnten als Führer gegen die Christen. Und somit entstand dann eben auch im islamischen Raum erst in der Auseinandersetzung mit den christlichen Kreuzfahrern eine neue Bedeutung dieses Dschihads. Die christlichen Kreuzfahrer, die Kreuzfahrerstaaten haben diesen Dschihad neu belebt und ihn eigentlich stärker gemacht, als er vorher war.